keine Lebe, fahr dir hoch. Lustig ist es, sich keine Lebe, fahr dir hoch. Lustig ist es in grünen Wald, hundert sich keine Sitz auf dem Hals. Fahr dir, fahr dir, fahr dir, fahr dir, fahr dir, fahr dir. Kaiser kommt sich zu geben, fahr ja, fahr.